7. Ab jetzt geben wir bei allen Substantiven den bestimmten Artikel an. Im Deutschen lassen wir den Artikel aber weg. Bei Adjektiven nennen wir normalerweise nur die maskuline Form. Die feminine Form geben wir nur dann an, wenn sie unregelmäßig gebildet wird. Direktor. O diretor. Rechtsanwalt. O advogado. Arzt. O médico. Sekretär. O secretário. Ingenieur. O engenheiro. Architect. O arquiteto.